Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Hoffentlich hattet ihr ein gutes Wochenende. Heute Nacht haben wir wieder, wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag, eine freie Themennacht, ein offenes Talk Radio. Also wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, das hier ist meine Telefonnummer, wie immer kostenfrei 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, Sascha, 18 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Sascha, guten Morgen. Was ist dein Thema? Ich freue mich, erstmal durchgekommen zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ja, mein Thema sind Horrorfilme. Horrorfilme? Ja. Warum? Ja, warum? Also ich muss sagen, ich bin ziemlich süchtig danach. Ja. Und habe auch schon viel Geld reingesteckt die letzten Monate. Aha. Und ich kriege einfach nicht genug, muss ich sagen. Also Geld reingesteckt heißt, dass du dir sehr viele Filme ausleihst? Nee, ausleihen auch, aber ich kaufe eigentlich fast nur. Du kaufst dir sogar. Was sind denn deine Lieblingshorrorfilme? Meine Lieblingshorrorfilme sind eigentlich, ich sag mal sowas wie, wie Maneater und Kannibalenfilme, Zombiefilme. Mhm. Also ich sag mal so, wo es richtig zur Sache geht. Mhm. Also mit viel Ekel, mit viel Blut. Genau. Mit viel abscheulichen Szenen. Ja. Du magst nicht so sehr gerne das Hintergründige, das Subtile, was man nicht sieht, was aber auch Spannung bereitet. Das nicht so. Nee, das ist nicht so mein Fall. Also ich achte richtig darauf, wo auch wirklich was zu sehen ist. Also du willst Blut fließen sehen. Genau. Du willst, dass die Köpfe rollen. Du willst, dass die Augen herausquillen und sowas. Genau, das ist es, was ich will. Ja, so. Kriegen. So, Sascha, also diese Kategorie Horrorfilm ist ja immer so ein bisschen umstritten. Ich sage eigentlich ja auch immer, dass ich ein Horrorfilmfreund bin, aber ich meine, glaube ich, etwas anderes. Ich meine so diese Psycho, Psycho-Horrorfilme, wie beispielsweise Das Omen, wie Rosemary's Baby, oder wie Psycho natürlich auch, ein Klassiker Natürlich, muss ich sagen, also früher, wo ich noch kleiner war, da habe ich auch sowas erst geguckt. Da habe ich mich auch dann, wann das so wie anfing, sage ich mal so. Ne? Achso, du meinst, irgendwann entwickelt man sich weiter, man will dann auch die knallharten Szenen sehen. Ja, genau so ist es. Ja. Also ich habe mich einfach in dem Sinne weiterentwickelt. Ich habe früher auch als sowas geguckt, das fand ich dann auch schon ziemlich spannend. Und dachte ich, irgendwo muss es doch noch besser werden. Und Aber das andere, mir fiel gerade der Titel nicht ein. Wie heißt dieser Film, wo eine Familie in einem Hotel eingeschlossen ist, in den Bergen Amerikas? Oh, das im Winter, wo alles einschneit? Ach, sagt es. Wo der Mann durchdreht. Und der Junge... du meinst, warte. Mir fällt es nicht ein, Moment. Wo der Junge durch die Korridore fährt, mit so einem kleinen Dreirädchen und das Blut kommt zu ihm. Ich weiß, was du meinst. Wie heißt es? Helft mir. Wie heißt es? Mir fällt es nicht ein. Jetzt fällt es mir auch nicht ein. Shining! Shining, genau, das ist. Das ist doch spektakulär spannend, Sascha. Ja, das muss ich wirklich sagen. Also der ist wirklich spannend. Aber die anderen Sachen finde ich immer relativ plump, wenn da die Köpfe verwesen und weiß ich, wenn man da so eklige Sachen sieht. Natürlich, weil also es ist für mich auch ein Film und einfach ein Horrorfilm ist für mich, der muss spannend sein und hart. Mhm. Ich meine, ich habe auch schon genug Horrorfilme gesehen, da rollen nur die Köpfe und das ist dann auch, also der Film hat keine Handlung dann in dem Sinne, also er muss auch eine Handlung haben. Wie oft oder wie lange pro Woche oder am Tag sitzt du denn vor der Glotze und guckst dir diese Art von Horrorfilmen an, so wie du sie gerade geschildert hast? Aber ich sag mal so, also 4, 5, 6 Stunden werden da bestimmt mal rumkommen. Jeden Tag? Ja, jeden Tag, ja. Bist du denn Jack im Kopf, Sascha? Jeden Tag so viele Stunden, das ist ja Wahnsinn. Wird man dann nicht selbst ein bisschen komisch, wenn man das immer sieht? Na, ich muss sagen, also ich bin ein ganz normaler Mensch immer noch. Und mir macht das einfach nichts aus. Ich habe weder das Gefühl verloren von Realität, noch bin ich irgendwie aggressiv dadurch geworden. Vielleicht bist du ja selbst jetzt ein wenig Zombie geworden schon. Nee, also auf keinen Fall. Das sagt mir auch jeder, die ich so kenne. Du bist noch ein normaler junger Mann. Hast du eine Freundin? Ja, aber die kann das überhaupt nicht leiden. Ja, hör mal, ich würde mich bedanken, wenn ich deine Freundin wäre, wenn du 5-6 Stunden am Tag die Horrorfilme reinziehst. Die Arme, was macht die denn währenddessen? Die sitzt in der Ecke und strickt Strümpfe oder was? Die sitzt dann immer neben mir und guckt immer weg. Wie denn das? Tust du dem armen Mädchen an? Ja, da habe ich keine, also das muss einfach sein. Ich sage auch jedes Mal, wenn sie kommt, also hier, ich habe jetzt mal wieder einen Horrorfilm angemacht und was macht sie dann gar nicht. Die will mich dann immer ins Kino schicken mit irgendwelchen Liebesschulzen. Ja, aber du musst ja nur mal ein bisschen auch auf sie eingehen, Sascha. Was ja für die, das ist ja für das Mädel eine Horror, eine Psychofolter ist das ja. Das stimmt schon, ja. Ja, ich sag mal so, das sehe ich auch teilweise ein. Also meistens gucke ich jetzt auch die Filme, wenn sie nicht dabei ist, weil ich sag mal so, gerade Horrorfilme, das ist sozusagen gerade das, was sie überhaupt nicht ausstehen kann. Guck mal, Sascha, sie träumt wahrscheinlich schlecht davon nachts. Willst du das? Das hat sie mir schon gesagt. Siehst du, ich dachte es mir schon. Also da musst du jetzt ein bisschen rücksichtsvoller werden. Und guck dir mal den einen oder anderen schönen Liebesfilm an, das kann dir gar nichts schaden. So ein bisschen Romantik kann auch Sascha nicht schaden. Ja, ich werde es versuchen. Sag mir mal, wie viel Geld du da schon eingebuttert hast. Ja, also die letzten 2 Monate habe ich da, also ich persönlich würde sagen 1300 Mark. Wie bitte? In den letzten paar Monaten? Ja, also 2 Monaten. So viel Geld? Ja. Also für den Kauf dieser Videofilme? Für den Kauf der Videofilme. Das ist ja und ich muss sagen, das waren 1300 Mark für mich, aber mein Freund, der hat extra nochmal 400-500 Mark dazugelegt. Also ihr habt jetzt auf einen Schwapp euch mal was gekauft? Ja. Und seid jetzt quasi in einer Horrorfilm-Orgie. Ja, so ist es. Mittendrin. Also die Sammlung wird immer größer. Aber gut, so groß ist sie noch gar nicht. Aber gibt es denn noch einen Film, den du unbedingt haben willst? Den ich wahrscheinlich nicht kenne, aber vielleicht einige von euch, die auch Horrorfilm-Fans sind, sagen, ja, genau, das ist ein Sahnestückchen, muss man in der Sammlung haben. Ja, natürlich. Also da gibt es noch mehrere, sag ich mal so. Also ich sag mal so, ich bin ziemlich sehr zufrieden, muss ich mit mir selber sagen, mit meiner Sammlung. Aber es gibt noch reichlich. Was wäre so ein Ding, was du gerne unter dem Gabenbaum liegen hättest zu Weihnachten? Ist ja Weihnachten, kannst du deiner Freundin ja mal sagen, das hätte ich gerne noch. Ja, das ist ein Film, der nennt sich Toxic Avenger. Aha. Das ist so ein Film, das ist mit so einem komischen Vieh. Also ich glaube, das ist ein Trash-Film, ist das. Das ist zwar auch Horrorfilm, aber Trash, das ist mehr so auf Witzigkeit gemacht. Dann kann man auch bei lachen, ne? Aha. Also das ist mit so einem komischen Vieh, da muss man mehr lachen, Alter, gut. Da reißt einer einen den Kopf ab, sag ich mal so. Super aber, lustig, würde ich auch nicht schlapp lachen. Nein, das ist auf Witz gemacht, sag ich mal. Ja, das ist ja so eine Komödie. Vielleicht bringt das Christkind dir ja einen solchen Film. Ja, ich hoffe es einfach mal, sag ich mal so. Und vernachlässige bitte deine Freundin nicht so, Sascha. Nee, ich weiß nicht. Man muss sich als Mann immer in die Psyche von Frauen hineinversetzen. Ne? Ja. Du tust dem Mädel das an, das Mädel träumt schlecht, irgendwann hast du schlechten Sex. Willst du das? Nein. Nee, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass die auch irgendwann zu mir das kommen. Sascha, komm, leg doch mal den guten Horrorfilm hier ein. Ah, glaube ich nicht. Komm ihr mal entgegen, überrasch sie doch mal. Leide doch mal in der Videothek so eine richtige Schnulze, eine Liebesschnulze aus. Und tu so, als wäre es ein Horrorfilm. Und leg's rein, du wirst belohnt mit allen möglichen Zärtlichkeiten, ich sag's dir. Ich will's hoffen. Ja, mach das mal. Sascha, alles Gute. Jo, ich würde sagen, deine Sendung ist einfach perfekt und mach weiter so. Dankeschön, bis die Tage mal, ciao. Jo, bis dann, tschüssi. Telefonnummer 0800 5678 111, das ist unsere kostenfreie Nummer hier, der heiße Draht zu mir ins Studio, per Telefon und per Fax unter 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist die Michaela und die Michaela ist 27 Jahre alt. Hallo. Hi Domian. Michaela, guten Morgen, was ist dein Thema? Ich habe noch mal kurz eine Frage, wenn ich darf. Bitte. Und zwar bin ich seit Anfang an dabei. Mhm. Und du hast ja neulich zu deiner 1000. Sendung gesagt, du hast einen Freund. Ja. Und da würde ich gerne ganz gerne mal was wissen. Also du musst es ja nicht beantworten, weil wir kennen ja alle dein Gesicht. Ja. Ich würde trotzdem gerne mal fragen. Und zwar, wenn du so einen Job hast, der ja relativ unnormal ist, arbeitet ihr nicht aneinander vorbei? Das ist in der Tat ein Problem. Aber mein Freund wohnt nicht in Köln, sodass wir eh eine Wochenendbeziehung haben. Und in der Woche wäre es wirklich sehr schwierig, weil ich ja eigentlich nur nachts arbeite und den ganzen Tag, die Hälfte des Tages verschlafe. Und dann könnte sich das schon sehr negativ auf eine Beziehung auswirken. So es sich auch negativ auf viele Freundschaften bei mir auswirkt, weil ich einfach keine Zeit habe. Ja, das dachte ich mir. Ja, und mein Thema ist, also ich bin am 9. April dieses Jahres auf dem Hamburger Dom gewesen, bin Karussell gefahren und mir geht seitdem schlecht. Seitdem du Karussell gefahren bist? Seitdem ich Karussell gefahren bin. Am 9. Am 9. April. Am 9. April. Also das ist jetzt 7 Monate her. Wie, es geht dir schlecht? Also mir geht's, also das musst du dir vorstellen, als wenn ich eine Grippe habe, die 7 Monate andauert. Also ich muss nicht spucken, aber mir ist halt grundsätzlich immer schlecht, mal mehr, mal weniger. Es zieht sich so durch den Tag, also ich kann eigentlich nichts mehr machen. Auf welchem Karussell genau war das? Ja, das ist so schwierig zu erklären. Also es ist, wie soll man das sagen? Also das sind Zweierwaggons und die drehen sich praktisch, also im Uhrzeigersinn, relativ schnell und um sich selber auch nochmal. Also die überschlagen sich in diesen Zweierkombinationen. Klingt nicht angenehm. Ja, war ich aber schon 1000 Mal drin eigentlich. Aha. Das hätte eigentlich kein Problem sein. Also hätte ich es gewusst, würde ich es natürlich nicht mehr machen. Also jetzt mache ich es natürlich sowieso nie wieder. Aber ich dachte eigentlich, ich wäre Karussellfest und es wäre alles kein Problem. Bist du denn danach, ist dir denn danach schlecht geworden? Hast du dich übergeben? Nee, gar nichts. Also mir war totenübel. Ich habe gedacht, ich komme nicht mehr irgendwo hin. Also es war wie, als wenn du zu Hause, was weiß ich, mit dem Eimer neben dem Bett hockst und wartest, dass du irgendwann spuckst. Also ganz furchtbar. Gab es denn jetzt seit dieser Zeit mal, weiß ich, Stunden zumindest, an denen du dich gut gefühlt hast? Oder ist es permanent? Ja, es gab einen Tag, da war es relativ gut und ansonsten ist es immer schlecht. Du liegt ja eigentlich die Überlegung nahe, mein Gott, Michaela, warum gehst du nicht zum Arzt? Bist du schon? Ich war bei 5 Ärzten, ja. Und, was sagen die? Ja, also ich war erst beim Gynäkologen, weil ich gedacht habe, vielleicht bin ich schwanger, war aber nichts. Dann war ich bei meinem Hausarzt, der konnte auch nichts weiter sagen, als mich an einen Internisten weiterzuleiten. Mhm. Der Gynäkologe sagte, ich soll zum HNO-Arzt gehen, falls es was mit dem Gleichgewicht zu tun hat. Da war ich auch, das hat es nicht. Dann war ich mindestens 10, 12, 15 Mal, ich kann es nicht mehr zählen, bei meinem Internisten. Der hat auch im Juli eine Magenspiegelung gemacht und so, also alles ganz furchtbar, kann ich nicht empfehlen. Aber und der hat mir eigentlich jedes Mal, wenn ich da war, ein anderes Medikament verschrieben und immer gesagt, es wird schon. Und es wird halt nicht. Ich komme mir mittlerweile vor wie so ein Versuchskaninchen. Ja, es ist ja nur so lange her schon. Ja. Es muss irgendetwas passiert sein durch diese Karussellfahrt. Es ist irgendwas kaputt gegangen in dir. Ja. Irgendwas. Ja, aber es kann mir keiner sagen, was. Also das ist ja das Problem. Ich kann halt nichts mehr machen. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal essen war. Ich gehe nicht mehr tanzen. Ich mache eigentlich gar nichts mehr. Also ich sag immer. Bist du berufstätig? Ich habe eine kleine Tochter, also die ist 7. Ich habe jetzt auch gerade einen Job angeboten bekommen, den ich natürlich gerne angenommen hätte, aber es geht einfach nicht. Das heißt, im Prinzip ist der gesamte Alltag, auch die Alltagstätigkeiten, wenn du ein Kind hast und Familie hast, fallen ja viele Arbeiten an, ist alles beschwerlich, wenn einem permanent übel ist. Das kennt man ja auch. Also ich überlege auch, wann ich irgendwie einkaufen gehe, der Weg zum Arzt ist schon grausam. Von was ernährst du dich denn, wenn du gar keinen richtigen Appetit hast? Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch schon 7 Kilo abgenommen. Das war das einzige Positive. Aber ich hätte lieber die 7 Kilo mehr drauf und wäre natürlich gesund. Also es ist einfach. Also du isst da nur Kleinkram? Irgendwie. Ich esse über den Tag ein bisschen Müsli mal, einen Apfel mal. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Also ich selbst habe immer eine Aversion gegen diese Karussells. Ja, ich mag es überhaupt gar nicht. Mir wird schon schlecht, wenn ich da zugucke auf Kirmessen. Ich gehe da nicht rein. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand so eine Nachwirkung hat, wie du sie gerade beschrieben hast. Also es ist auch so schlimm mit dem Schlechtsein. Du hattest letzte Woche das Thema irgendwie Ekliges oder sowas. Und ich konnte es nicht hören. Also ich habe 10 Minuten später abgeschaltet. Ich konnte diese Sendung nicht sehen, weil es mir einfach schlecht ging. Und ich kann einfach auch überhaupt gar nichts mehr machen. Also ich sage ja immer mit schwarzem Humor, ich spiele hier Big Brother ohne Geld. Also ich bin zu Hause. Meine Freundin sagte mir neulich nach einem halben Jahr, ich habe gedacht, du spinnst die ganze Zeit, du spielst uns hier was vor. Ja. Also ich bin der festen Überzeugung, dass du bisher bei falschen Ärzten warst. Aber bei den Ärzten warst, die das nicht richtig diagnostizieren können. Ja, ich war jetzt die letzten beiden Male beim Homöopathen. Der hat mir dann 2 Spritzen in Solarplexus verpasst, weil er sagt, das wären irgendwelche Nervenbahnen, die ruhig gestellt werden müssen, eine Viertelstunde außer Betrieb genommen werden müssen, damit sich das wieder einpendelt. Aber es ist kein Deut besser. Also, für diejenigen, die jetzt gerade vielleicht reingezappt sind, wir haben ja viele Mediziner, die diese Sendung nachts verfolgen, die in den Krankenhäusern Dienst tun, Krankenschwestern, Ärzte. Du bist auf einem Karussell gefahren im April dieses Jahres. Und nach dieser Fahrt, die dramatisch und drastisch war, wie das heutzutage ist bei den Karussells, ist dir permanent schlecht bis heute. Ja. Permanent schlecht, mit einem Tag Ausnahme. Ja. Ich sage jetzt mal, wenn irgendjemand jetzt von euch Medizinern eine Idee hat, was das sein könnte, oder vielleicht der Michaela einen Tipp geben könnte, an welche Klinik oder an welche Universitätsklinik sie sich wenden könnte, die sich vielleicht mit solchen Sachen auskennen. Bitte meldet euch bei uns, faxt uns, ruft schnell an und wir geben das dann an dich weiter, Michaela. Ja, das wäre super. Das ist das Einzige, was ich dir anbieten kann, was wir hier vielleicht machen können. Also ich habe neulich auch mit einer Freundin gesprochen, die meint, das hätte vielleicht auch psychologische Ursachen oder sonst irgendwas. Und ja, du brauchst einen pfiffigen Diagnostiker, jemand, der das wirklich alles so genau bedenkt. Und vielleicht ist es wirklich ein körperlicher Vorfall, der einfach nur diagnostiziert werden muss. Ne? Naja, ich sag mal, die meisten Leute sagen immer so lapidar, naja, Gesundheit ist das Wichtigste, aber ich sag mal, wenn man wirklich krank ist, dann weiß man wirklich, dass das echt stimmt. Ne? Allerdings. Unglaublich, echt. Also Michaela, wenn hier was eintrudelt bei uns, du kriegst es alles auf den Schreibtisch, alles übers Telefon durchgesagt. Ja, super. Ja? Vielen Dank. Alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Gabi, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Gabi, was ist dein Thema? Hallo, also ich war letztes Jahr im 5. Monat schwanger und war dann bei meiner Frauenärztin gewesen und die hat dann festgestellt, dass mit dem Kind was nicht in Ordnung ist und hat mich dann sofort ins Krankenhaus überwiesen, ohne Wenn und Aber, und hat dann aber auch festgestellt, dass ich Krebs habe. Und im Krankenhaus wurde ich dann behandelt und die haben mir dann immer wieder erzählt, dass mein Kind behindert wäre. Was für ein Krebs hat man festgestellt? Bitte? Was für einen Krebs hat man festgestellt? Unterleibskrebs, aber das wusste ich bis dahin noch nicht. Das haben die mir im Krankenhaus überhaupt nicht erzählt. Die haben mich dann unter Medikamente gesetzt und ich habe dann alles Mögliche gekriegt, dass ich im Bett liegen bleibe, und wurde dann jeden Tag von 2 bis 3 Ärzten untersucht. Mein Freund war immer dabei und immer wieder haben wir zu hören gekriegt, mit dem Kind ist was nicht in Ordnung. Mhm. Und wir haben alle möglichen Tests gemacht, die wir auch selber bezahlen mussten. Und ja, dann haben sie bei mir im März einen Kaiserschnitt gemacht. Ja. Haben mich dann entlassen und haben mir aber immer noch nicht erzählt, was ich habe. Kaiserschnitt heißt, dass das Kind geboren wurde, oder? Ja, ja. Aber völlig gesund. Völlig gesund? Ja, und die haben mir aber auch nicht erzählt, dass ich Unterleibskrebs habe, und haben mich erst damit noch rumlaufen lassen. Und ich bin dann auch nicht zur Nachuntersuchung gegangen, zur Frauenärztin, weil mit dem Kind war alles in Ordnung und mir ging es ja auch eigentlich ganz gut. Moment, aber du hast doch gesagt, dass du ins Krankenhaus eingeliefert worden bist, weil irgendwas mit dem Kind nicht zu stimmen schien. Genau. Und da hat man entdeckt, dass du krebskrank bist. Nein, die Frauenärztin hat das wohl gemerkt, hat aber mir nichts gesagt und hat gesagt, das wäre Aufgabe vom Krankenhaus, mich darüber aufzuklären. Aha, und im Krankenhaus hat man dich nicht aufgeklärt? Überhaupt nicht, ja. Im Krankenhaus nahm es alles seinen normalen Lauf, das Kind ist dann per Kaiserschnitt geboren. Ja. Und du bist aus dem Krankenhaus rausgekommen. Mhm. Wann hast du denn überhaupt erfahren, dass die Hausärztin das diagnostiziert hat? 3 Monate später durch ein Radio. Meine Frauenärztin hat mich dann durchs Radio suchen lassen, weil ich mich überhaupt nicht mehr zur Untersuchung gemeldet hatte. Und ich bin morgens mit meinem Freund einkaufen gewesen und da kam durchs Radio, dass ich mich doch bitte bei meiner Frauenärztin melden sollte. Und dann bin ich auch sofort hin und dann hat sie mir gesagt, dass ich wohl Unterleibskrebs habe und dass sie das überhaupt nicht verstanden hat, dass man mich im Krankenhaus gar nicht drüber aufgeklärt hat. Aber was ist denn das für eine Ärztin? Sie hat dir auch nichts gesagt. Nee, weil sie sagte, das wäre wohl Aufgabe vom Krankenhaus, weil sie der Sache mit dem Kind und gar nicht mehr gewachsen wäre, weil das wohl in der Gebärmutter alles drin war und sie sich das wohl nicht antun wollte. Das mag ja alles sein, aber sie hätte es dir doch sagen müssen. Nun gut, nur ist es so gelaufen. Und ja, und jetzt? Was ist jetzt? Jetzt wurde ich operiert am Unterleib und... Das heißt, du bist wirklich krebskrank gewesen? Ja. Oder bist es? Ja, und die haben mir alles rausgenommen und muss jetzt immer wieder zur Vorsorgeuntersuchung gehen, also jeden Monat heißt das. Und jetzt haben sie wieder was festgestellt am Eierstock und jetzt muss er wahrscheinlich auch wieder rausgenommen werden. Mhm. Also das ist jetzt nur noch ein Hin und Her. Mhm. Also eine sehr komische Geschichte. Einmal finde ich es sehr seltsam, dass deine Frauenärztin es dir nicht direkt gesagt hat. Mhm. Das zweite finde ich ganz seltsam, dass das Krankenhaus es nicht auch bemerkt hat. Doch, bemerkt haben sie schon und wir sind auch hin. Moment. Die haben es bemerkt, als du damals im 5. Monat ins Krankenhaus gegangen bist? Ja, da wurde ihnen das wohl zugefaxt. So hat mir das meine Frauenärztin gesagt. Aber die haben sich nicht dafür imstande gefühlt, mir das wohl zu erzählen. Ich denke mal, weil die wohl rumexperimentieren wollten, weil ich ja auch jeden Tag untersucht wurde. Moment, die haben das im Krankenhaus gewusst, dass du krebskrank bist. Die haben das gesehen, ja. Haben dir auch nichts gesagt und haben auch nichts Therapeutisches eingeleitet. Überhaupt nicht. Haben dich aus dem Krankenhaus wieder entlassen, ja. Ohne dir etwas zu sagen. Sagen, ja. Das ist ja unglaublich. Ja. Das ist ja unglaublich. Hm. Hast du Strafanzeige erstattet? Habe ich versucht. Und ich bin auch zum Krankenhaus hingefahren und wir haben da auch Theater gemacht, aber die sind der Meinung, die hätten davon nichts erfahren, die hätten dieses Fax niemals bekommen und meine Frauenärztin sieht auch keinen Grund, warum sie für uns aussagen soll. Woher weißt du denn überhaupt, dass die in dem Krankenhaus das entdeckt haben? Weil die Frauenärztin mir das sagte. Sie sagte, dass sie das rübergefaxt hat, als sie mich ins Krankenhaus eingewiesen hatte. Und die streichen das ab im Krankenhaus? Genau. Hm. Oh je. Oh je, das ist natürlich jetzt ein Fall, ne? Das wirst du nicht nachweisen können, das wird die Frauenärztin nicht nachweisen können, dass das Krankenhaus das Fax bekommen hat. Ja. Mhm. Und du vermutest aber, dass die dich irgendwie, dass die irgendwas mit dir machen wollten, dass die dich als Versuchskaninchen nicht missbrauchen wollten. Ja. Mhm. Also vor allen Dingen, die haben ja auch alles Mögliche an mir ausprobiert. Die haben ja auch schon kurz vor Weihnachten, da wollten sie das Kind holen, weil immer wieder die Herztöne abgefallen sind und haben mich aber im Glauben gelassen, dass das Kind behindert wird. Hm. Also Gabi, ich würde an der Stelle da wirklich einen Anwalt einschalten. Ja, haben wir schon versucht, aber er sieht da auch keine Möglichkeit drin. Hm. Also überhaupt nicht, weil ja auch keine Akte existiert von mir. Zumindest sagen die das im Krankenhaus. Es lief alles ordentlich ab, denen ihrer Meinung nach, ne? Jetzt musst du nochmal unter das Messer. Ja, noch öfters. Noch öfters? Ja, denke ich mal. Ich muss auch immer wieder Gewebeproben abgeben. Ne? Wie ist dein Gemütszustand jetzt im Moment? Überhaupt nicht gut. Verständlicherweise, ja. Aber dein Kind ist gesund, das ist ja, schon die Hauptsache. Ne? Ja. Ja, das schon. Wann steht die nächste Operation jetzt an? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, dass die Eierstöcke rausgenommen werden müssen. Also ich war vorletzte Woche Freitag im Krankenhaus und da haben sie das wohl gesehen und ich denke mal jetzt den nächsten Monat, dass ich wohl wieder rein muss. Hast du denn diese Gynäkologin immer noch? Nein. Auf gar keinen Fall. Das finde ich auch einen kolossalen Vertrauens. Also so macht man es doch nicht als Hausärztin oder als behandelnder Facharzt auch, dass man dem Patienten gar nichts sagt darüber. Das fand ich auch ein Unding. Gabi, ich tue mich immer so schwer, sich mit solchen Dingen abzufinden. Und wenn du sagst, dass der Anwalt meinte, man könnte da nicht großartig was machen, kann ich es nicht anders beurteilen. Aber es ist schon ärgerlich, dass immer wieder solche Dinge passieren und die dann auch im Sande verlaufen. Ne? Und dass die verantwortlich sind, überhaupt gar nicht mit irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen haben. Das finde ich sehr ärgerlich. Das stimmt. Also das finde ich auch ganz schön schlimm. So, jetzt geht es aber in erster Linie erstmal darum, dass du einigermaßen wieder gesund wirst und dass sich der Gesundheitszustand stabilisiert. Und da wünsche ich dir wirklich von Herzen alles Gute für. Dankeschön. Auf Wiederhören, Gabi. Tschüss. Tschüss. Katja, 55 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Katja. Ja, mein Thema ist die Verhaftung meines Sohnes. Wann ist er verhaftet worden? Vor circa anderthalb Wochen. Wie alt ist er? 18 Jahre. 18 Jahre erst. Und weswegen ist er verhaftet worden? Ja, das liegt also jetzt schon 3 Jahre zurück, hat er eine Strafe gekriegt, 8 Monate auf 3 Jahre Bewährung, wegen angeblicher Anstiftung zum Einbruch. Er sollte gleichzeitig 100 Arbeitsstunden ableisten. Und da er der Meinung war, er hat das nicht getan und wir das auch alle nicht glauben und auch nicht glauben können, hat er diese 100 Arbeitsstunden trotz immer wieder Zuredens nicht abgeleistet. Daraufhin hat man im November 1999 etwas erlassen, dass er eine Woche Arrest bekommen sollte. Ja. Das wurde uns dann im Februar 2000 zugesendet für den 2.5.2000. Bin daraufhin sofort zu dem Richter und habe auch mit dieser zuständigen Dame dieser Arrestanstalt gesprochen. Und man hat uns dann zugesichert, dass diese Strafe ausgesetzt wird. Mit der Auflage, dass er sofort mit den 100 Stunden anfängt. Hast du das gemacht? Das hat er gemacht. Er hat sich dann sofort gemeldet bei einer Stelle beim Deutschen Roten Kreuz. Aber jetzt ist irgendwas dazwischen gekommen. Ja, das war dann so. Er hat also das am 16. 5. angefangen und das Deutsche Rote Kreuz hat seinen Bewährungshelfer angeschrieben, ob das unbedingt in dieser vorgegebenen kurzen Zeit abgeleistet werden muss. Und daraufhin hat der Bewährungshelfer am 5.6. zurückgeschrieben, diese Arbeitsstunden müssten nicht mehr abgeleistet werden. Mhm. Ohne Begründung. Sag erst mal, wir wollen es mal nicht zu kompliziert erklären. Was ist jetzt der Hauptvorwurf, warum er verhaftet worden ist? Ja, weil er eben die 100 Arbeitsstunden nicht abgeleistet hat. Aber du meinst, das hat er jetzt deshalb nicht gemacht, weil der Bewährungshelfer das gesagt hat? Oder? Er durfte das dann beim Roten Kreuz nicht mehr weitermachen. Wir haben im Nachhinein jetzt erfahren, in der vorigen Woche, dass zur gleichen Zeit im Februar, als dieser Beschluss zugeschickt wurde, dass er in den Arrest sollte eine Woche, auch zur gleichen Zeit die Bewährung aufgehoben worden ist. Wer ist denn jetzt, was glaubst du, an dem Desaster, an der Misere schuld? Ja gut, er ist da schon dran schuld, denke ich mir, weil er hätte es eben machen müssen, er hätte die 100 Stunden ableisten. Warum genau hat das denn nicht gemacht? Das habe ich nicht verstanden. Weil er gesagt hat, er hat diese Taten nicht begangen. Ja gut, aber danach hat er doch nochmal einen neuen Anlauf gemacht und dann wollte er es doch tun. Ja, und dann durfte er nicht mehr, weil der Bewährungshelfer dann geschrieben hatte, er brauchte das nicht mehr, weil der wohl schon wusste, als wir im Mai da waren, dass diese Bewährung aufgehoben worden ist. Mhm. Also das ist gleichzeitig gelaufen mit dem Beschluss zum Arrest. Also eine Zufälligkeit, ne? Da lief parallel etwas. Ja. Letztendlich ist er schuld, weil er es nicht gemacht hat, ne? Das stimmt schon, ja. Auf der anderen Seite sage ich mir, diese Tat ist also in Anführungsstrichelchen passiert. Und es ist eigentlich unverständlich, dass man so einen Jungen, der damals 16 Jahre alt war, als der Prozess war, eine so hohe Gefängnisstrafe gibt von 8 Monaten und gleichzeitig auch noch 100 Arbeitsstunden. Das ist eine Sache, die verstehe ich nicht und die macht mich auch ziemlich fertig. Jetzt ist er verhaftet worden, vor 1,5 Wochen. Ja. Was steht denn jetzt an? Was passiert ihm denn jetzt? Ja, er wird wohl die 8 Monate drin bleiben müssen. Mhm. Er ist in einem offenen Vollzug, ist allerdings 280 Kilometer von uns entfernt untergebracht worden. Es geht ihm sehr schlecht. Ich war am Sonntag da, er hat also in einer Woche 7 Kilo abgenommen. Das heißt, wenn er diese 100 Stunden absolviert hätte, ja, wäre er jetzt fein raus. Ja. Da kann man, allerdings, Katja, fragt man sich dann auch, um Gottes Willen, wieso hat er sich da so gegen gesträubt? Selbst wenn er den Eindruck gehabt hat, er ist zu Unrecht verurteilt worden, das ist ja ein rechtskräftiges Urteil. Und diese 100 Stunden ist ja auch noch ein Dienst an der Gemeinschaft. Also es ist ja auch nichts Schlimmes. Ja, wirklich. Das stimmt auch alles und das sehen wir ja auch ein, das sieht er auch jetzt selber ein. Aber ich denke mir, naja, solche Jungs in der Pubertät, da ist manchmal sehr schwer ranzukommen. Und jetzt ist er im Gefängnis und jetzt wird er wahrscheinlich auch im Gefängnis bleiben. Ne? Also der Anwalt will versuchen, auf Haftverkürzung zu gehen. Wir haben also hier bei uns in der Region also eine sehr scharfe Staatsanwältin, sodass wir über das Gnadengesuch wahrscheinlich nicht gehen werden können. Sag mal, diese Tat, die ihm da vorgeworfen wird, du bist sicher, dass er das nicht gemacht hat? Ich bin da hundertprozentig sicher. Ist er denn vorher schon mal in anderer Weise irgendwie aufgefallen? Er hatte einmal, musste er vor Gericht, weil er sich geschlagen hatte mit einem Jungen. Und da hat er also eine Verwarnung bekommen. Ist er denn so in der Erziehung ein normaler Junge gewesen oder auch manchmal schon schwierig? Also er war ein hyperaktives Kind, hat uns eigentlich keine Schwierigkeiten gemacht. Wir haben auch so weiter mit ihm keine Sorgen gehabt, wie auch mit unseren anderen Kindern nicht. Das Einzige, dass er es eben in der Schule sehr schwer hatte. Machst du dir jetzt Vorwürfe und sagst dir, Mensch, hätte ich ihn doch noch mehr angehalten, diese 100 Stunden zu absolvieren, dann hätten wir die Probleme jetzt nicht. Machst du dir diese Vorwürfe? Ja, die mache ich mir auch und ich mache mir die Vorwürfe auch deshalb, weil ich mir sage, hätte ich einen Anwalt genommen, wäre es vielleicht anders gelaufen. Aber wir haben also auch Einspruch dagegen eingelegt, gegen dieses Urteil und das war das Schlimmste. Es hat mir also keiner gesagt, dass ich also von Staats wegen einen Anwalt nehmen kann. Ich war zu der Zeit nach einem schweren Unfall, den ich hatte, arbeitslos geworden und konnte mir den Anwalt nicht leisten. Und erst auf dem bei diesem Einspruchsverfahren hat der Richter ihn dann so unter Druck gesetzt, hat gesagt, er soll sich das überlegen, ob er den Einspruch aufrechterhalten will. Es könnte sein, dass er gleich von da abgeht. Dann hat er natürlich Angst bekommen und hat dann gesagt, er nimmt das zurück. Und beim Rausgehen habe ich dann gesagt, das finde ich also nicht gut, dass sie ihn so unter Druck setzen, nur weil wir keinen Anwalt haben. Daraufhin bekam ich zur Antwort, ich hätte mir einen nehmen können. Aber das erfährt man dann erst im Nachhinein. Ja, ne? So viele Leute denken, wissen das ja, so wie du auch, wissen das gar nicht. Genau, ne? Weil wir haben damit noch nie was zu tun gehabt. Die Kinder haben sich alle normal entwickelt. Sag mal, jetzt habt ihr aber einen richtigen Anwalt, der sich um die Sache kümmert. Jetzt habe ich einen richtigen Anwalt, ja. Nur der kann also nicht mehr viel machen. Das Urteil ist rechtskräftig. Aber er ist im... Man muss ja trotz allem, was jetzt passiert ist, an Schlimmen, man muss immer das Positive sehen. Das Positive ist, dass er im offenen Strafvollzug ist. Ja, das stimmt. Ne, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und wenn der Anwalt irgendwie was rausschlagen könnte, vielleicht, dass eine Strafminderung noch passiert, wäre es ja auch schon mal was. Das wäre ja sicher. Ich meine, man kann da auch nicht mehr allzu viel dran ändern. Nur das, was mir so furchtbar Sorgen macht, ist, dass er so rapide abnimmt, der ist sowieso nur knapp 60 Kilo gewesen. Ja, es ist natürlich deine Aufgabe, dass du und die Familie wirklich ihm auch dass ihr bei ihm beisteht. Das machen wir alle, nur 280 Kilometer, ist also eine sehr große Entfernung. Ich habe also heute schon mit dem Anwalt gesprochen und er will versuchen, ihn vielleicht etwas weiter hier in unsere Gegend zu bringen. Ich glaube auch, dass es vielleicht manchmal gar nicht eine Frage der Kilometer ist, sondern einfach der Gewissheit, dass er weiß, die Mama und Teil der anderen Familie ist auf meiner Seite. Und wenn du ihm jetzt auch noch gut zuredest und nach dem Motto, man muss jetzt, das Kind ist in den Brunnen gefallen, dann müssen wir sehen, dass wir das Beste draus machen, dass du ihn da ein bisschen stabilisierst. Im Moment ist der Schock wahrscheinlich auch noch groß, aber vielleicht fängt er sich ja wieder. Und man muss immer sehen, dass es vielleicht dann noch schlimmere Verwicklungen hätte geben können, als die jetzt eingetreten ist. Ja, sicher. Ich sehe das also auch so. Nur, wie gesagt, also mir lässt das keine Ruhe, weil er so furchtbar abnimmt. Und weil er eben auch es ist also ein Umfeld, was er eigentlich nicht gewöhnt ist. Und da habe ich auch ein bisschen Angst. Aber es ist im offenen Strafvollzug nicht so krass und so hart wie in einem geschlossenen Vollzug. Grüß ihn mal herzlich von mir, wenn er mich kennt. Er hat schon mal mit dir gesprochen. Hat er sogar schon mal? Ja. Grüß ihn mal herzlich. Schöne Grüße, Kopf hoch. Ja. Er soll sich nicht hängen lassen. Ja, das ist heftig jetzt alles, aber das kriegt er auch über die Bühne. Ja. Und das Leben geht dann auch weiter danach. Ja. Und er soll das Beste daraus machen. Auch es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten auch für ihn, vielleicht irgendwas zu lernen oder sich weiterzubilden oder irgendwie. Er soll was machen daraus. Ja. Alles Gute euch. Ja, danke. Ich wollte noch sagen, deine Sendung ist prima und mach weiter so. Dankeschön, Katja. Ich danke dir recht herzlich. Auf Wiederhören. Tschüss. 1:33 und 3 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Die Sekunde, 1:34 Uhr, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Abend kein festes Thema, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir ein Thema und morgen heißt das Thema Meine Beichte. Wenn euch etwas auf der Seele liegt, auf dem Herzen liegt, vielleicht etwas ganz Schweres, und ihr mir das erzählen wollt, dass es so vielleicht so eine Erleichterung für euch wäre, wie im übertragenen Sinne zu einer Beichte gehen. Das ist natürlich hier nicht so gedacht und das hat natürlich hier auch nicht die Funktion und die Form, aber wenn ihr einen solchen Hintergrund seht oder so einen Hintergedanken dabei habt, dann könnt ihr mich anrufen. Meine Beichte morgen, Thema bei Domian, 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen, meine Beichte morgen. So, jetzt bin ich verbunden mit dem Frank. Und Frank ist 33 Jahre alt. Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Jürgen, grüß dich. Ja. Ja, bei mir ist folgende Situation, wo es mehr darum geht, gar nicht mehr, was ich unbedingt, was ich tun soll, sondern mehr, wie ich damit umgehen soll. Erzähl mal. Ich habe vor ungefähr einem halben Jahr eine Beziehung, bin ich eingegangen mit einer älteren verheirateten Frau, die seit 18 Jahren auch mit ihrem Mann verheiratet war und auch noch ist. Und wir sind sehr plötzlich zusammengekommen, haben zusammengearbeitet und da ergab es sich. Wie alt ist die Frau jetzt? 41. 41. Und ja, wir haben eigentlich eine sehr gute Beziehung geführt, passten doch zusammen. Natürlich gab es aufgrund der Tatsache, dass wir doch ziemlich plötzlich zusammengekommen sind, natürlich erstmal Abstimmungsschwierigkeiten, wo man dann eben immer auf Punkte gestoßen ist, wo man eben dann doch nicht so hundertprozentig zueinander passt, die man erstmal rausfinden muss. Eine Chance vorher großartig uns kennenzulernen, hatten wir uns nicht genommen. Und ja gut, haben das letzte halbe Jahr gelebt, mit allem Positiven und Negativen, was dazugehört. Heimlich dann, ne? Weil sie nein, nicht heimlich. Nein, nein, ihr Mann wusste Bescheid. Sie ist dann auch letztendlich zu mir gezogen. Ach so. Hat ihre ganzen Sachen hier mit rüber, weil ich meine Wohnung war groß genug, sodass sie locker hier mit rein konnte, ihr eigenes Zimmer hat und alles. Also das war gar nicht das Problem. Und ihr Mann wusste Bescheid. Natürlich hat ihr Mann immer drauf gedrängt, sie möge doch zurückkommen, hat gebettelt, hat alles, was man als Mann halt in dem Moment ausspielt, an Karten natürlich ausgespielt. Was natürlich immer irgendwo auch ein Problem in unserer Beziehung dargestellt hat, weil immer wirklich dieses Generve von ihm, so wie ich das halt betrachtet habe, eben da war. Und das hat natürlich schon gestört, sicherlich, weil ich auch generell eifersüchtig bin, nicht übermäßig, aber in solchen Situationen kommt es natürlich durch. Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Jetzt ist die Situation so eingetreten, dass sie die ganze Zeit immer pendelte, verstandsmäßig bei ihrem Mann, weil natürlich nach 18 Jahren, das schüttelt man nicht von heute auf morgen. Hat sie Kinder eigentlich auch? Nein, keine Kinder. Und gefühlsmäßig absolut bei mir war. Und in diesem Zwiespalt hat sie gelebt. Und jetzt ergab sich aus dem Streit heraus, der bei uns jetzt eingetreten ist, die Situation so, dass sie ja von heute auf morgen zu ihrem Mann zurück ist. Ich bin morgens aufgestanden, zwei Stunden später war sie weg, hat sie mir kurz gesagt und Sachen gepackt und weg. Wann war das? Am Freitag. Das ist jetzt wirklich noch eine kurze Zeit her. Und das natürlich für mich jetzt sehr, sehr schwer ist. Jetzt habe ich dann zwischendurch mit ihr natürlich wieder Kontakt gehabt. Sie war gestern auch dann kurz hier, um ein paar Sachen noch rauszuholen, die sie erstmal dringenderweise braucht. Und da habe ich die Chance genutzt, mit ihr zu reden. Und auch heute hatten wir ein längeres Telefonat. Was ist denn jetzt ihre Begründung? Was ist denn ihr... Ja, also erst war die Begründung sicherlich aus dem Streit heraus. Das war sicherlich der erste Ursprung, weswegen sie überhaupt gegangen ist. Jetzt aber nach zwei Gesprächen, die wir geführt haben, hat sich herausgestellt, dass ihr Ziel es ist, die Zeit bei ihrem Mann jetzt nur deswegen zu verbringen, um die Beziehung, die ihr mit ihrem Mann endgültig gefühlsmäßig zu beenden. Das heißt, dass sie jetzt dort ein endgültiges... Um dann letztendlich wieder zu mir zu kommen, oder was? Um dann letztendlich wieder zu mir zu kommen. Die Zusage habe ich definitiv. Sie kommt definitiv zu mir zurück. Das ist aber eine komische Situation. Das ne? ist eine sehr komische Situation. Deshalb sage ich auch, also... Wie lange Zeit braucht sie denn, um sich von ihm zu lösen bei ihm? Du glaubst nicht, wie oft ich ihr die Frage schon gestellt habe. Ja, die würde ich ihm auch sehr oft stellen. Und ich habe bisher keine Antwort, also zumindest keine zeitliche Einschränkung bekommen. Es kann... es kann übermorgen passieren, es kann zwei, drei Monate dauern. Das ist, oder vielleicht ein Jahr. Oder wenn es schlimm läuft, kann es ein Jahr dauern, ich weiß es nicht. Es gibt da keine zeitliche Abgrenzung. Willst du dich denn darauf einlassen, Frank? Stand der Dinge heute, ja. Weil ich liebe diese Frau, ich will diese Frau. Und ich bin so ein Typ, wenn sie sich was in den Kopf setzt und etwas will und die Frau ist es irgendwo auch wert. Du kannst dich natürlich jetzt auch einrichten auf ein Martyrium, ne, die nächsten Monate. Ja. Das ist meine Befürchtung. Mir ist nicht klar, was in der Frau vorgeht. Das ist meine Befürchtung. Mir ist das nicht klar. Wenn man sich von jemandem lösen will und auch schon sich getrennt hat von ihm, so wie du es gerade geschildert hast, sie wohnte ja bei dir schon. Richtig. Ihr wart ja quasi wirklich vollkommen zusammen, eben auch in der Wohnsituation. Richtig. Dann wieder zu ihm zurückzugehen mit der Begründung, sich so besser von ihm trennen zu können. Ja. Also ist mir ein bisschen sehr um die Ecke. Gefühlsmäßig halt. Also ihr geht es darum, dass sie es nie richtig beendet hat, weil sie ist wirklich von heute auf morgen zu mir, hat ihr Mann gesagt, bin weg. Sicherlich einerseits, weil sie sich in mich verliebt hatte, andererseits, weil einfach die Ehe nicht mehr die war, die sie sein sollte. Also die junge Dame oder die nicht mehr ganze junge Dame mutet dir da einiges zu, finde ich. Das habe ich ich auch gesagt, sag ich, weißt du eigentlich, was du da von mir verlangst? Das sag ich, jeder andere würde dir sonst wohin treten und sagen, bleib doch, Rudolf Pfefferbeck. Nun bin ich mal gespannt, wie lange du das aushältst. Ich würde es nicht lange aushalten, glaube ich. Es ist verdammt schwer und es ist für mich eben die Situation, deshalb sag ich auch am Anfang, einfach die Frage, wie soll ich damit umgehen? Weil, dass ich das für den Moment mitmache, steht völlig außer Frage. Ich habe ja aber auch gesagt, dass ich es wahrscheinlich nicht allzu lange aushalte. Wahrscheinlich kannst du dieses, das ist jetzt so emotional, so subjektiv, dass du gar nicht sagen kannst, ich halte das jetzt mal eine Woche aus oder so. Vielleicht gehen die Sicherungen schon nach nur zwei Wochen wirklich durch und du kannst gar nichts dagegen tun. Ja, nur ist die Situation jetzt so entstanden, dass es ja so laufen wird, dass sie ab und zu sogar vorbeikommt, weil alles, was mit Sexualität, mit Zärtlichkeit ist, das wird bei ihrem Mann nicht stattfinden, weil das ist einer der größten Punkte, die sie auch doch stört. Achso, aber bei euch wird das stattfinden? Das würde bei uns und hat auch ganz hervorragend bei uns stattgefunden und das ist nicht das Einzige, das ist nicht das, worauf es abzielt. Aber das aber interessant ist ja, dass sie quasi jetzt schon ankündigt. Ich komme ab und zu mal vorbei zum Poppen. Entweder das oder aber auch ich sie teilweise, gebe ich zu, drum gebeten habe, weil ich einfach so ein bisschen ihre Nähe einfach brauche, weil so ganz weglassen kann ich sie nicht. Das heißt, darfst du denn da anrufen? Nein, also ich kann sie jetzt über Handy oder ähnliches, kann ich sie anrufen, so dass ihr Mann das Möglichkeit das nicht mitbekommt, also dass wir jetzt Kontakt haben, das soll er jetzt ist es heimlich. Was Menschen alles für die Liebe tun, es ist wirklich abgefahren. Es ist ein Irrsinn, ich weiß, aber es ist Wahnsinn. Einfach für mich irgendwie schwer damit umzugehen und ich sag mal, dieses Wissen, sie ist bei ihrem Mann nicht wirklich wissentlich, was passiert, weil sie steckt drin in der Situation, sie kann es einschätzen, sie geht mit der Situation um, ich stehe da außen vor. Und mache mich selber fertig irgendwo. Da gibt es eigentlich da kann man als Außenstehender überhaupt gar nichts sagen. Das musst du jetzt aushalten und du musst sehen, wie lange du das aushältst, Frank. Es ist schwer, aber ich liebe diese Frau abgöttisch und es ist halt einfach dieses Problem, dieses machen zu wollen. Wie lange, weiß ich nicht. Es ist verdammt schwer. Aber ich würde auch schon sagen, dass man so etwas nicht zu lange mit sich machen lassen darf, damit du auch wirklich deine Achtung und deinen Stolz nicht verlierst, ne? Ja. Zu lange darf man das nicht mit sich machen lassen, bin ich auffassen. Aber es ist ja ganz frisch noch. Es ist sehr, sehr frisch. Also gerade heute ist so ein Tag, deshalb das ist auch mit der Grund, weshalb ich heute anrufe, wo ich einfach momentan hier dann auch sitze und den Tag damit verbringe, nur an diese Situation zu denken. Alles andere so ziemlich vernachlässige. Horror. Das ist Horror. Ja, das kommt in die Richtung. Und einfach nicht weiß, wie ich jetzt gedanklich damit umgehen soll, was passieren soll, wie ich auch reagieren soll, weil ich aber auch nichts wieder tun möchte oder nicht reagieren möchte, wo ich sie mit nerve, mit zu sehr bedränge, um sie dann tatsächlich endgültig zu verlieren. Du kannst nichts machen. Du kannst gar nichts machen. Du musst da sitzen und deine Schmerzen aushalten. Mehr kannst du nicht tun. Das ist schwer, aber es ist halt... Du kannst es nicht verdrängen, es ist einfach da und sieh mal zu. Sicherlich für Außenstehende schwer nachvollziehbar, wäre interessant gewesen, mal überhaupt so eine andere Meinung jetzt überhaupt mal so von außen reinblickt, ist immer noch was anderes, als wenn man selber drin steckt. Ich glaube, dass ganz viele Leute sagen würden, bist du Jack? Bist du bekloppt, Frank, was du da machst? Ja. Aber nun gut, du bist verliebt und dann hat man andere Kategorien, aber dennoch sage ich dir, lass es nicht zu lange mit dir machen. Du verlierst dabei, bin ich ganz sicher. Oder auch nicht, dann hat es sich gelohnt, aber das weiß man halt eben nicht. Ne? Ja, aber das darf man, wie gesagt, die Grenze darf nicht zu weit überschritten werden. Alles Gute. Gut, auf jeden Fall danke ich dir. Ja. Und gut, man wird sehen, was da jetzt passiert. Toi, toi, toi. Ein bisschen mache ich noch mit. Alles Gute. Na, danke. Tschüss, Frank. Schöne Nacht noch. Bis dann. Ciao. Mura, 22. Ja, hallo. Und im Hintergrund ist auch noch Andrea. Jo, genau. Schönen guten Morgen, du. Ja, Murat, ich grüße dich herzlich. Und zwar, ich habe ein folgendes Problem. Ich bin seit 2 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Mit Andrea? Ja, genau. Mhm. Sie ist eine Deutsche und ich bin Türke. Und das mehr oder weniger war das so eine versteckte Beziehung, weil ihre Eltern dagegen sind, weil ich ein Türke bin. Und deine Familie, ist die dafür? Meine Familie, die ist, sag ich jetzt mal, ja, auch dagegen, muss ich ehrlich sagen. Also beide Familien sind dagegen? Ja, beide Familien dagegen. Wie bescheuert. Ne? Sagen wir das gleich mal vorab. Die Türken sind dagegen, weil du ein deutsches Mädchen hast. Die Deutschen sind dagegen, weil sie einen türkischen Jungen hat. Genau. Wo leben wir? Ja. Okay, erzähl weiter. Die Beziehung haben wir also bis heute so versteckt geführt, also geheim. Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Komplizierte Aktion sicherlich. Ja, weil ihre Eltern, die wollten mit mir gar nichts zu tun haben. Also absolut gar nichts. Und umgekehrt auch so. So, und dann dadurch kam es auch immer häufig zu Streitereien zwischen meiner Freundin und mir. Und jetzt vor kurzem noch nicht mal zwei Wochen, da haben wir uns heftig mit meiner Freundin darüber gestritten. Mhm. Und mir hat es irgendwie endgültig gereicht. Dann hatte ich irgendeinen Filmriss, dann bin ich zu ihren Eltern gegangen und habe dann einfach alles ausgepackt, den Eltern erzählt. Mhm. Und also jetzt nach dem Motto, die sollen sich jetzt einfach mal entscheiden. Mhm. So, ja. Ich hab denen gesagt, wenn die für mich sind, bleib ich bei ihrer Tochter. Mhm. So, und wenn nicht, dann werde ich ihre Tochter verlassen. So. Ja, das ist auch nicht so ein toller Standpunkt, aber egal, erzähl mal weiter. Ja, und dann haben die zu mir gesagt, ja okay, die andere soll nach Hause kommen und wir werden mit dir mal darüber reden. Mhm. Und meine Freundin hat sich zuerst nicht getraut, nach Hause zu gehen, weil sie wusste ganz genau, was los ist. Und da habe ich sie später überredet, nach Hause zu gehen. Ist sie auch gegangen, aber 3 Stunden später ist sie rausgeflogen und dann waren wir über Nacht draußen, wir beide. Dann habe ich sie am nächsten Tag wieder nach Hause gebracht, zu ihren Eltern. Und 2 Stunden später dasselbe Spiel, ist sie rausgeflogen mit den ganzen Klamotten. Also im Klartext, die Eltern haben sie rausgeschmissen, weil du ein Türke bist. Ja, und weil ich ihnen ja alles erzählt habe, dass wir seit 2 Jahren immer noch zusammen sind. Und ja. Gib mir nochmal Andrea, sie sagt immer was im Hintergrund. Gib sie mir mal irgendwo. Einen Moment. Hallo? Hallo Andrea. Ja, guten Abend. Also du bist jetzt zu Hause rausgeflogen. Ja. Also meine Eltern haben sich durch die ganze Aktion hintergangen gefühlt, sind jetzt auch sehr verletzt und es kam halt dann zum Streit. Also sie haben überhaupt keine Basis mehr gefunden jetzt und ja, seit einer Woche habe ich jetzt erstmal hier, weil seine Eltern sind jetzt auch nicht da, aber ab morgen sieht die ganze Sache auch anders aus. Die Eltern kommen morgen wieder von ihm. Und dann kannst du da auch nicht bleiben. Nee, und das ist jetzt kein Problem mehr, oder wie? Und ihr seid absolut in der Zwickmühle heute Abend. Das Wasser steht euch bis zum Hals, ihr wisst nicht, was ihr machen sollt. Also meine Sachen sind jetzt hier, die sind jetzt hier noch. Mhm. Ich fahre morgen früh zur Arbeit. Und wenn seine Eltern, die türkischen Eltern, das mitkriegen, ist wahrscheinlich auch ein Donnerwetter da, ne? Ja, und dann ist erstmal richtig was, also dann haben wir erstmal richtig ein Problem. Und deswegen sollen wir das jetzt erstmal geheim halten, trotzdem weiterhin. Und wenn ich sowas immer höre, ich könnte platzen vor Wut. Ich könnte platzen vor Wut. Und unsere Eltern, die wissen überhaupt nicht, wie schwer die uns das damit machen. Ja, beide Eltern, die Deutschen und die Türken. Ja. Wie haben denn deine Eltern, was war denn die Begründung, dass sie sich so aufgeregt haben, dass du mit einem Türken zusammen bist? Die Religion halt, dass die nicht zueinander passt. Man soll es nicht glauben. Und deshalb schmeißen Eltern die eigene Tochter raus. Oder deshalb schmeißen Eltern ihren eigenen Sohn, die türkischen Leute, ihren eigenen Sohn raus. Ja, das ist dasselbe, es ist ja beides gleichartig. Krass und bescheuert, ich sage es nochmal. Du bist 22 Jahre alt. Nee, er ist 22, ich bin 20. Ach, du bist 20 Jahre alt. Und die Eltern, bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch Brüder, aber die halten sich da raus. Und die haben sich jetzt, deine Eltern haben dich vor einer Woche rausgeschmissen? Ja. Haben die sich in dieser einen Woche mal gemeldet, irgendwie versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen? Das ist das Komische, denn wir hatten sonst immer eine relativ enge Beziehung. Und eine gute, und das wundert mich jetzt ehrlich gesagt, dass die sich nicht einmal gemeldet haben. Die könnten sich bei dir melden, du hast ein Funktelefon oder irgendwas? Nee, ich bin doch auf Arbeit jetzt und die wissen auch die Telefonnummer von der Arbeit. Die lassen sich völlig links liegen. Ist das nicht auch sehr verletzend für dich? Ist schon schwer jetzt momentan. Ja. Ich finde auch, Andrea, um das nochmal so klar zu sagen, hast du in irgendeiner Weise ein schlechtes Gewissen oder so, dass du deine Eltern hintergangen hast? Ja, ich habe auch ein schlechtes Gewissen, denn ich habe sie ja wirklich hintergangen, nur es gibt ja auch keine andere Wahl, ne? Genau das ist der Punkt, Andrea. Und das sehen meine Eltern nicht. Ich finde, dass du überhaupt gar kein schlechtes Gewissen haben musst. Aber das sehen meine Eltern nicht. Ja, traurigerweise. Die fühlen sich jetzt verletzt. Das war genau der richtige Satz, den du gesagt hast. Es blieb dir ja auch keine andere Wahl. Du hättest ja sehr gerne deinen Freund mit nach Hause genommen. Ne? Hättest du doch. Ja. Aber du hast ja schon geahnt, dass die wahrscheinlich... Hast du mal am Anfang so eine Andeutung gemacht? Ja, am Anfang, da wussten sie auch von der ganzen Sache, ne? Und dann halt... Dann dachten wir, das wäre nicht so ernst, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, dann lass sie mal machen erstmal, ne? Die Sache ist eh nicht so ernst. Von beiden Seiten aus. Und dann haben sie auf einmal gemerkt, wie ernst die Sache wird. Und dann waren sie auf einmal strikt dagegen. Und wir beide haben uns aber nicht dadurch jetzt... Also alle Achtung, dass ihr beide zumindest 2 Jahre zusammengehalten habt. Obwohl beide Elternteile Druck machen und sich so schlecht verhalten haben. So, jetzt kommen morgen die Eltern von deinem türkischen Freund nach Hause. Du musst aus der Wohnung raus. Ja, und jetzt, ich habe mit meinem Chef darüber geredet. Ich kann jetzt noch in der Firma jetzt schlafen. Da steht eine Couch. Ist aber auch keine richtige Lösung jetzt erstmal. Nee. Bist du noch in der Lehre? Nee, ich habe jetzt, das ist Also ich bin sogar noch in der Probezeit, das ist jetzt neu für mich, ich habe ausgelernt zur Bürokauffrau. Mhm. Ja. Das heißt, du hast, das ist ja immerhin auch schon mal was, du hast einen Job und du wirst dann demnächst auch einen Verdienst haben. Nicht den dollen Verdienst, aber du verdienst was. Ist schon okay jetzt für einen Berufsanfänger. Genau. Das bedeutet ja, dass du dir dann über kurz oder lang auch ein eigenes Zimmer erstmal mieten kannst. Warte, also das ist eine Heizungsfirma und die Auftraggeber sind ja meistens Wohnungsgenossenschaften, ne? Mhm. Und dadurch bin ich jetzt an eine Wohnung gekommen. Ach so. Nur die zu beziehen geht ja jetzt nicht so schnell. Mhm. Wann kannst du die Wohnung haben? Offiziell zum 1.12. Mhm. Und die Frau, die hat jetzt auch schon ihre Wohnung angemietet gehabt. Mhm. Nur die kriegt die Sachen da jetzt nicht raus. Aber das ist ja schon mal eine Perspektive, Andrea. Ich dachte schon, dass du jetzt völlig in der Luft hängst. Du hast zum 1.12. wahrscheinlich eine Wohnung. Jetzt muss die Zeit, die wirst du irgendwie rumkriegen. Überbrücken, ja. Irgendwie. Bei irgendwem wirst du schon pennen können. Mhm. Jetzt, also so hoffnungslos ist es jetzt auch nicht, ne? Wie ist denn jetzt die Situation weiter mit bei Murat zu Hause? Will er denn seinen Eltern das auch erzählen, dass er mit dir zusammen ist? Also jetzt erstmal jetzt noch nicht. Mhm. Nur wenn die Wohnung dann eingerichtet ist, denke ich mal schon. Mhm. Aber er rechnet, er muss dann ja auch damit rechnen, dass er genauso wie du verstoßen wird, ne, von zu Hause. Ja, aber ich denke mal, wenn bei mir klare Fronten sind, dann sollte er das dann auch machen zwischen seinen Eltern, weil sonst wäre es ja unfair. Finde ich auch, sehe ich auch so. Ich frage ihn nochmal. Wir reden gleich nochmal kurz. Gib ihn mir mal. Hm? Alles klar, okay. Ja. Also Murat, es sieht ja insofern ganz hoffnungsvoll aus, dass Andrea eine Wohnung hat, bald. Ja. Ich habe sie gerade gefragt, ich weiß nicht, ob du das mitgehört hast, wie du dich jetzt deinen Eltern gegenüber verhalten willst. Weil, also ihre Eltern wissen es jetzt. Willst du es deinen Eltern auch sagen? Also ich sag mal, ich will erstmal so lange abwarten, bis meine Freundin eine Wohnung hat. Ja, klar. Und ich werde sie auch helfen, die Wohnung einzurichten. Mhm. Auch finanziell werde ich sie unterstützen, für Möbel und so. Ja. Und dann werde ich das meinen Eltern erzählen. Was vermutest du, wie sie reagieren werden? Ich weiß, werden sie auch sehr sauer sein, weil du auch 2 Jahre geschwiegen hast, ne? Eher nicht deswegen, eher weil ich, sage ich jetzt mal, eine deutsche Frau bin. Und ich sage meinen Eltern, entweder kommt sie damit klar, oder ich drehe meinen Rücken zu euch und verschwinde einfach. Also du bist auch bereit, in Kauf zu nehmen, deine ganze Familie alles hinter dir zu lassen für die Liebe, für deine Freundin. Genau, weil sonst hätte ich die Beziehung 2 Jahre lang so nicht durchgeführt. Ich habe gerade schon gesagt, Murat, also allen Respekt, dass ihr beide bei der nervlichen Belastung, die hinter euch liegt, immer noch zueinander steht. Wir hatten sehr viel Stress. Ja, ich glaube, dass es sehr schlimm ist, wenn man immer das im Nacken sitzen hat, dass die Familien das nicht wollen. Und dass dann eine Liebe nicht beschädigt wird, so wie das bei euch jetzt zu sein scheint, finde ich eine ganz tolle Leistung. Und lasst euch von diesem ganzen Mist, von diesem ganzen Rassismus-Mist, das ist auf der türkischen Seite Rassismus, es ist auf der deutschen Seite Rassismus. Genau. Lasst euch da nicht unterkriegen. Ich sage ja nicht, dass meine Eltern besser sind. Meine Eltern sind genauso schlimm wie ihre Eltern genauso schlimm wie meine. Ja. Ich meine, ich sage ja nicht, meine Eltern sind gut und deine Eltern sind schlecht, ist ja nicht so. Und ich war ja auch von meinen Freunden bei ihren Eltern und ich wollte einfach klar wissen, warum. Mhm. Und die haben zu mir gesagt, ja, du bist ein Moslem und eure Religion ist anders und du isst kein Schweinefleisch. Mhm. Und ich hab den Eltern gesagt, also ich habe gesagt, ich glaube an Gott, aber mein Leben, habe ich gesagt, möchte ich so führen, wie es meiner Freundin gefällt und wie es mir gefällt. Wahrscheinlich kannst du mit Argumenten da genauso wenig ausrichten, wie deine Freundin bei deinen Eltern mit Argumenten was ausrichten könnte. Genau, also ganz Laberei, das nützt nichts, auf gut Deutsch gesagt. Also, das Positive an der Situation, das heißt, ihr beide euch habt, dass er seit 2 Jahren zueinander steht. Ja. Und dass die Andrea Gott sei Dank jetzt durch ihren neuen Job auch relativ schnell eine Wohnung höchstwahrscheinlich kommt. Ne? Ja. Es hilft ihr immer schön und dann machst du auch einen Tisch zu Hause und dann sind Vincent die Verhältnisse klar. Ne? Mhm. Dann kannst du zu ihr ziehen und dann fangt ihr gemeinsam wirklich ein eigenes Leben an. Mhm. Und die Heimlichkeiten sind dann auch vorbei. Das belastet einen ja auch, ne? Wenn man so heimlich leben muss. Ja, ist zwar ein schräger Schritt, aber den müssen wir eingehen, sag jetzt mal. Ja. Murat, grüß mich nochmal herzlich, Andrea. Jo. Sag ja, dass mir das wirklich wahnsinnig leid tut, dass die Familie dass die Familie sie so verstoßen hat und bei dir wird es mir auch leid tun, wenn deine Familie dich verstößt. Mhm. Aber geht euren Weg und zieht es durch. Also ist kein Fehler von uns, ne, wenn wir das machen. Absolut nicht. Ich finde es ganz toll und ziehe den Hut, dass ihr beide das so macht. Mhm. Manch ein Teil von einem Liebespaar hätte klein beigegeben und wäre zurückgegangen in, in diese Familienideologie und hätte die Liebe geopfert. Ihr tut es nicht und ich finde es ganz toll, dass ihr es nicht tut. Genau. Okay. Alles Gute euch beiden. Toi, toi, toi. Und viele Grüße von Andrea. Ja, lasst euch nicht runterkriegen. Okay. Alles Gute. So, danke. Tschüss. Tschüss. Noch ein Andrea. Hallo, hallo. 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Andrea. Ja. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe halt ein Sexproblem. Ein Sexproblem. Gehst du ein bisschen näher ans Telefon? Ja. Dann höre ich dich noch besser. Und besser? Ja. Okay. Was ist es genau? Ja, also ich stehe halt tierisch auf halt Beißen und so. Guck auf was? Gern auf Beißen. Auf Beißen? Ja, und Kratzen und so halt. Also wirst du gerne gebissen oder beißt du selbst gern? Also beiderseits. Beide. Mhm. Wahrscheinlich hast du auch schön lange Fingernägel. Kann das sein? Ja. Dachte ich mir. Ja, und? Ja, und guck mir halt gerne Vampirfilme an, so Horrorfilme. Mhm. Und mein Problem ist aber, dass ich halt nur einen richtigen Orgasmus kriege, wenn ich das halt hab im Bett. Verstehe, ja. Ja. Das Problem ist, glaube ich, nicht, dass du nur einen Orgasmus hast, wenn du das hast. Und das Problem wird wahrscheinlich sein, dass du nicht immer einen Mann hast, der das mitmacht, ne? Oder? Genau, genau. Mhm. Hattest du denn schon mal einen Freund, der auch so gestrickt war? Ja, 2,5 Jahre. Und das hat gut funktioniert? Eigentlich schon. Er wollte halt immer mitmachen, aber eigentlich schon. Mhm. Also so wie du das beschreibst, ist das so eine gute SM-Tendenz, die du da hast in dir? Ja, das ist mir auch ziemlich peinlich. Nein, das nein, das finde ich, es muss ja überhaupt nicht peinlich sein. Was meinst du, wie viele Menschen, allein die jetzt heute Abend zuschauen und zugucken, so eine Leidenschaft haben, dass die ihre Sexualität gerne so leben? Mhm. Und wenn man jemanden findet, mit dem man das teilt, ist das eine ganz normale Sache, finde ich. Und man darf da, sollte darüber nicht schlecht sprechen. Hast du denn den Eindruck für dich, dass du dich dessen schämst oder dass dir das eigentlich doch unangenehm ist? Also gut, also meinerseits, also für mich selber ist es eigentlich ganz gut, finde ich, weil es gehört irgendwie zu meinem Leben, habe ich halt rausgefunden irgendwie. Nur halt die Leute spielen halt nicht mit. Erstaunlicherweise mit 19 Jahren schon. Es gibt viele, die das erst mit 30 oder 35 entdecken. Ja, hat aber schon mit 14 angefangen, ja. Da ich von zu Hause aus die ersten Horrorfilme gucken durfte. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen Horrorfilmen und Sexualität bei dir. Ja, ja, ich hatte auch mal schon ein Rollenspiel gehabt mit einem Typen. Und der hatte halt auch die Leidenschaften, also wir liegen auf gleicher Welle, sagen wir so. Und der hatte halt ein Scream-Kostüm und so zu Hause. Und da haben wir halt so einen Abend gemacht mit Scream-Film und mit Vampir-Film und so. Und dann ist es irgendwie zum Sex gekommen, zum Rollenspiel halt dadurch. Vielleicht sollte ich dich ja mit Sascha zusammenbringen, der Erste, der heute angerufen hat. Hast du es mitgehört? Das war auch so ein Horrorfilm-Freak. Ja. Aber ich weiß nicht, ob der da sexuell so gestrickt ist. Darüber haben wir natürlich nicht gesprochen. Wie hart bist du denn drauf? Du sagst so ein bisschen kratzen und wie heftig darf es denn zugehen bei dir? Also gut, zu heftig auch nicht gerade, ne? Nicht, dass ich gerade auf die Leute blutig kratze oder blutig beiße. Das ist einfach das Gefühl irgendwie. Aber so ein bisschen gefesselt sein darf sein. Ja. Und so ein bisschen draufschlagen darf auch sein. Gut, das muss nicht gerade sein. Nicht so ein bisschen festhalten so. Festhalten. Ja, aufs Bett schmeißen oder sonst irgendwas. Die diversen Spiele mit heißem Wachs, darf das sein? Habe ich schon ausprobiert. Hast du auch schon gemacht, ja. Ja. Also die Richtung ist ja schon klar, wie du so drauf bist. Mensch, Andrea, du musst auf die Suche gehen. Was meinst du, wie viele Männer, wie viele Jungs auch in deinem Alter oder junge Männer genauso empfinden und das auch gerne machen? Du musst ja, das ist aber schwer, die zu finden. Ich weiß. Da muss man halt erstmal so in diese Szene vielleicht auch hineinkommen und die Signale wahrnehmen von denen, die so sind. Also ich sage dir nur, ich finde das nichts Perverses, was du in dir empfindest. Das haben ganz viele Menschen, das haben ganz berühmte Leute, leben das. Und wenn du jetzt jemanden findest, mit dem du das teilen kannst, ist das völlig in Ordnung. Ja, sicher, aber erstmal finden halt. Ja, ich kann ihn leider jetzt auch nicht hier aus meinem Hut zaubern. Ja, klar, sicher. Wohnst du in der Nähe in einer großen Stadt? Ja, Saarbrücken. Saarbrücken, ja. In Saarbrücken kenne ich mich da nicht so aus. Es gibt bestimmt so eine Szene da auch, wo man mal so antitschen kann. Pass mal auf. Ich würde mal vorschlagen, wir rufen dich gleich nochmal an. Meine Psychologin ruft dich nochmal an. Nicht, um ein psychologisches Gespräch zu führen, sondern vielleicht, um dir noch ein paar ganz praktische Tipps zu geben. Okay, okay, so machen wir es. Alles Gute. Finde ich echt lieb von dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik von Kerstin Klinger. Morgen haben wir, ich habe das gerade ja schon gesagt, ein Thema. Und das Thema heißt Meine Beichte. Wenn ihr etwas auf eurer Seele liegen habt, von dem ihr sagt, das möchte ich einfach mal, Das muss ich mal loswerden, das möchte ich beichten, in Anführungszeichen. Dann können wir das hier morgen machen, wenn ihr das wollt. Ruft mich an. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet, um 1 sind wir da, hier im Fernsehen und im Radio. Ich freue mich auf euch, wünsche euch eine gute Nacht und sage ciao und bye bye, bis morgen.